Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 572 an Schiller. Hier schicke ich die erste Lage mit der Bitte, die politische Möglichkeit, sich zum König von Böhmen zu machen, kürzlich auszuführen. Man kann dieses und was sonst noch einzuschalten nötig wäre, auf besondere Blätter schreiben und einlegen, ohne dass man nötig hätte, das Ganze nochmals abzuschreiben. Bis 1 Uhr hoffe ich ziemlich weit vorgerückt zu sein und Sie alsdann wieder bei mir zu sehen, wo es über Iflands Brief manche Betrachtungen geben wird. Jena am 17. Februar 1799. G.